so werdet ihr den weg noch einmal gehen müssen. Das wollen wir wohl bleiben lassen, ja, wenn es nicht zur Frone wär. Sie denken lange hin und her und wissen keinen Rat zu fassen, doch endlich fällt es Matzen ein. Je, Hans, soll's nicht am besten sein, wir kauften eins, das lebt? Denn sieh, ist's ihm nicht recht, so macht's ja wenig müh, wär's auch ein Ochs, es tot zu schlagen. Nu ja, spricht Hans, das wollt ich eben sagen, so haben wir nicht viel zu wagen. Das war ein Argument, ihr Herren Theologen, das Hans und Matz ex tuto zogen. Ende von Fabeln und Erzählungen 12.